Achtung! Sie verlassen den schwarz-weißen Sektor und begeben sich in eine Grauzone. Bei uns gibt es nichts Eindeutiges. Kein Schwarz, kein Weiß. Wir haben Sie gewarnt. Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone-Podcast Folge 3. Lars, bist du da? Hallo Marco, ich grüße dich. Ja, Folge 3 schon. Alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3. Oha. Da legst du gleich einen vor. Dann haben wir eine Erwartungshaltung gleich hochgestaubt, ja? Oha, ja, stimmt. Naja, gut, als Qualitätspodcast, wir liefern ja auch. Knallharte Podcast-Unterhaltung hier. Ja. Sehr schön. Und was gibt's Neues in der Hauptstadt? Alles gut bei dir? Die steht. Die Hauptstadt steht, das ist gut. Alles wunderbar. Na. Ja. Wo fangen wir mit an? Wollen wir Kommentare und so anfangen? Ja, würde ich sagen. Wir haben ja da ganz, ganz nette Einsendungen bekommen. Ja, 2 an der Zahl, ne? Mhm. Du hattest mir letztens noch von iTunes-Rezension, hattest du mir auch geschrieben. Da habe ich jetzt gar nicht aktuell geguckt. Du, fällt mir gerade ein. Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm, aber da haben wir auf jeden Fall, ich glaube, 5 Sternchen, 5x5 Sternchen schon bekommen, ne? Oh. Ja, das sind ja dann schon 25 Sterne. Das sind ja 25 Sterne, ja. Ja. Nicht schlecht. Ja. Ist doch für den Anfang schon ganz gut. Ein bisschen Rückmeldung, ein bisschen positives Feedback. Ne? Ja, das sind halt die Sachen, die so nebenbei noch kommen, sind ja auch immer ganz nett. Weiß ich so, was uns über Telegram oder auch mal per Twitter uns erreicht, aber die Kommentare, die dann als Audiokommentar kommen, die freuen uns natürlich nochmal besonders. Und auch, was uns auf die Homepage in den Blog geschrieben wird oder ans Ende der Folge. Und das war ja diese 2 Sachen, die wir da bekommen haben. Einmal ein Audiokommentar, einmal ein geschriebener Kommentar. Das war ja recht umfangreich, ne? Das war sehr schön, muss ich sagen. Audiokommentare werden ja auch geschrieben, ne? Weißt du, ne? Ja, mach mal einfach jetzt. Gut, ich starte mal mit dem Kommentar von Silke Mine Lancelot, die auf unserem Blog kommentiert hat. Mhm. Hallo Lars und Marco. Sich nicht nur um Blutspenden, Organspendeausweis und DKMS kümmern, ist wichtig, sondern auch mit seinen Angehörigen über bestimmte Situationen reden. Da spreche ich die Patientenverfügung an und auch, wie jemand beerdigt werden möchte. Es gibt nichts Schlimmeres, in einem Krankheitsfall über einen Menschen entscheiden zu müssen, wenn man nicht weiß, wie der Wunsch des Menschen in so einem Fall wäre. Ich habe eine kleine Map angefertigt, in der mein Testament, die Patientenverfügung, Bankvollmachten, Versorgevollmacht, Bestattungsverfügung, meine Versicherung, Krankenkasse, Geburtsurkunde, Vermieter, Abos, wer verständigt werden soll und so weiter vermerkt sind. Diese Mappe bin ich mit meinem Bruder durchgegangen und er weiß auch, wo diese liegt. So hat er auch gleich alles gesammelt in der Hand und kann die entsprechenden Schritte einleiten, ohne lange suchen zu müssen. Patientenverfügungen habe ich lange immer wieder weggelegt, weil ich sie zu lange und zu aufwendig fand. Inzwischen findet man im Netz unter Patientenverfügung in einfacher Sprache eine wunderbare, leicht verständliche Verfügung. Auch über den Tod sollte man mit seinem Partner bzw. Angehörigen reden. Da geht es dann schon los, ob man in eine Urne oder in einem Grab beerdigt werden möchte und so weiter. Wisst ihr, das alles von euren Partnern? Liebe Grüße, Mini Lancelot. Ja, Silke, vielen Dank für deinen Kommentar, der auch nochmal so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Weil man denkt immer, man ist noch jung und was soll ich mit dem Testament, was soll ich mit einer Patientenverfügung und so weiter, aber man stirbt ja nicht immer nur den Alterstod, ne? Ja, so ist das. Das kann auch mal plötzlich passieren. Ja. Das ist ein ernstes Thema. Es tut mir jetzt total leid, aber war da noch ein Luftballon vom Geburtstag von eurem Großen übrig, oder? Die Stimme hört sich etwas komisch an, ne? Ich hatte von den Kommentaren im Vorfeld schon aufgenommen und hatte das über Outer City aufgenommen. Und irgendwie scheint das so eine lustige, so eine Helium-Einstellung zu sein oder sowas. Aber ich dachte mir, ich lasse das jetzt einfach so. Was soll ich das nochmal aufnehmen? Ne? Nö, das lässt deine Stimme auch mal sympathisch klingen. Also ich meine, vielleicht kannst du das, das immer so machen. Ja. Nee, liebe Silke, danke für den Kommentar. Der war sehr sinnvoll, sehr sinnreich und hat uns gut gefallen, ja. Das sind auf jeden Fall Themen, ja, also man kann nur jedem raten, sich da wirklich Gedanken drüber zu machen, weil, ich sag mal, wenn es dazu kommt, ist es in aller Regel zu spät. Da hilft nur vorher mal drüber sprechen, ne? Ja. Also ja, das ist ein wichtiges Thema. Das macht man halt nicht wirklich irgendwie, ne? Weil wer redet schon gerne über seinen eigenen Tod oder was weiß ich was irgendwie. Ich habe das ja in der letzten Folge haben wir das ja gesehen. Ich wusste ja noch nicht mal, dass Tanja hier einen Organspendeausweis hat. Mhm. Ne? Über sowas muss man eigentlich mal reden. Aber dank des Grauzonen-Podcasts weiß ich jetzt, dass meine Frau einen Organspendeausweis hat. Ne? Ja, denn du warst auch letztens schon wieder Plasmaspenden, habe ich gehört, ne? Genau, ich habe da auf Twitter so ein kleines Bildchen geschickt. Also nach meiner ersten Vollblutspende war ich da nochmal Plasmaspenden. Und ja, kann also nur zusammenfassend sagen, überhaupt nicht schlimm, gibt einen kleinen Pieks. Es ist eine ordentliche Nadel, das kann man nicht anders sagen. Also da muss ja ein bisschen was durchfließen. Insgesamt wurden, lass mich lügen, 850 Milliliter Plasma entnommen. Das heißt, es wird Vollblut ja richtig abgepumpt. Also es ist nicht nur durch den normalen Blutdruck raus, sondern da läuft so eine kleine Pumpe, die das mit absaugt. Oh mein Gott. Ja, es hört sich jetzt schlimmer an. Also es ist jetzt kein, ja, es ist jetzt nicht so eine Heizungspumpe, die da ordentlich, weiß nicht, 2 Bar raufpackt, nö, sondern bloß, dass dieser Blutfluss ein bisschen unterstützt wird. Das läuft in eine Zentrifuge. Dort wird das Plasma von den Blutplättchen getrennt und dieser Durchgang, das läuft dann insgesamt 4 Mal. Ja, diese getrennten Blutplättchen werden dann mit einer Flüssigkeit, das nennt sich isotonische Kochsalzlösung, also es hat in etwa so die Zusammensetzung wie vorher das entnommene Plasma von den Stoffen drin. Damit werden die Blutplättchen vermischt. So ein ganz leichter Gerinnungshemmer ist noch mit bei, was sich jetzt aber nicht weiter auf den Körper auswirkt und das wird halt wieder zurück in den Körper reingepumpt. Und wie gesagt, dieser Durchgang lief dann insgesamt 4 Mal. Also rund 200 Milliliter rein und raus jeweils. Oder erst raus, dann wieder rein. Und da dieses Verfahren halt wirklich so schonend ist, kann man das wirklich mit 3 Tagen Pause, also jeden 4. Tag theoretisch, kann man Plasma spenden gehen. So. Für 20 Euro. Und dann gab es ein 20 auf die Hand, ganz genau. Und dann kriegst du direkt da so bar ausgezahlt, oder was? Genau. Wow. Ja, gut, ich habe auch eine Stunde da gelegen, also es war halt eine, ja, sie nannte es eine Außenvene, was auch immer sie jetzt damit meinte, anscheinend nicht ganz so ein großes Blutgefäß, was sie da bei mir gefunden hatte und punktiert hatte. So eine alte Krampfader. Ja, naja, gut, okay, das mit dem Alter lassen wir jetzt erstmal. Wenn ich erstmal so alt werde wie du, eben, aber bis dahin ist ja noch eine Weile. Bis dahin kannst du noch viel lernen. Ne? Ja, wie gesagt, also das lief jetzt nicht so so eine Menge raus. Das hat halt ein bisschen länger gedauert, aber auch so problemlos. Also statt einer, normal wäre wohl eine Dreiviertelstunde. Ich habe jetzt eine Stunde gelegen. Gut, die Zeit kann man sinnvoll nutzen. Kann aber empfehlen, zum Beispiel hier den Grauzone-Podcast dabei zu hören. Das macht sich immer gut. Oh. Ja, und da lief der Fernseher. Und wie gesagt, ich habe auch einen Podcast gehört. Und dann kann man sich die Zeit da vertreiben. Mhm. Ja gut, du verdienst ein bisschen Geld und machst einen guten Zweck, ne? Ja, eben. Also es ist halt wirklich oder eine Aufwandsentschädigung, ne? Also wenn ich da jetzt 20 Euro mit allem drum und dran für 2 Stunden, ja gut, kriegt auch nicht jeder als Stundenlohn. Also es ist okay, das ist entschädigt für die Zeit. Man kann sich danach auch noch irgendwo, weiß ich, einen Happen zu essen oder zu trinken noch was besorgen und dann, ja. Ja, fein. Wie gesagt. Und zum Thema Plasmaspende haben wir ja auch noch einen Kommentar bekommen, ne? Ja, wir haben noch einen Audiokommentar von Jörn Schasen bekommen. Ich spiele den mal ein, oder? Ja, mach das mal. Moin Männer, hier ist Jörn von Jörn Schas für einen Podcast und so weiter. Ich höre gerade eure Folge 2 und bin ziemlich begeistert, was ihr so erzählt. Feiner Podcast, den ihr da macht, mag ich gerne hören. Ich höre euch beiden gerne zu, auch in euren Einzelprojekten, aber hier nochmal besonders. Und dann fällt mir ein, so zum Thema Organspende, Blutspende, DKMS, bin ich auch alles. Marco, nur um dir da noch ein bisschen mehr schlechtes Gewissen zu machen. DKMS war ich sogar schon mal im Recall, also ich habe schon mal diesen Brief bekommen, von wegen, wir müssen jetzt mal langsam einen Termin machen, denn sie passen zu jemandem. Das war dann nochmal irgendwie eine besondere Untersuchung, sprich da musste ich dann wirklich zum Arzt und musste mir Blut abnehmen lassen, auch gar nicht so wenig. Also die haben da irgendwie so 4-5 Röhrchen voll gemacht und das dann irgendwie eingeschickt und das musste alles irgendwie dann auch ein zeitliches Fenster einhalten, dass das alles noch gut ist und so weiter. Aber da kam dann nichts mehr. Also irgendwann habe ich dann die Absage gekriegt. Also da scheinen dann doch irgendwelche Faktoren in der Feinuntersuchung dann wieder nicht mehr gepasst zu haben gegenüber dem initialen Test mit diesem Speichel-Wattestäbchen-Gedönse. Ja, und Blutspende mache ich tatsächlich auch gerade nicht, weil es für mich einfach gerade logistisch ein bisschen schwierig ist. Hier in Husum gibt es die Möglichkeit, direkt am Klinikum zu spenden. Wir haben aber sehr unregelmäßige Termine, die nicht zum Rhythmus passen, in dem man immer Blut spenden darf. Das heißt, als Mann bist du irgendwie alle 10 Wochen, glaube ich, dran. Und die machen aber alle 14 Wochen einen Termin. Oder irgend so, also es war alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Alle 6 Wochen, keine Ahnung. Das heißt, da muss ich immer sehr zirkeln, dass ich das dann auch mit der Arbeit hinkriege und mich da frei machen kann. Das ist zwar relativ einfach für mich, aber den Termin erstmal zu finden und sowas ist alles ein bisschen knifflig. Deswegen fahre ich gerne zum UKSH nach Kiel. Die haben da im Citypark nämlich immer jeden ersten Samstag im Monat und noch unter der Woche. Du kannst also im Prinzip 5 Tage die Woche hingehen. Immer so 2-3 Stunden ist da geöffnet. Oder halt einmal am Samstag im Monat. Und das haben wir eine ganze Zeit gemacht, dass wir dann halt dann sowieso in Kiel waren. Und dann habe ich halt da meine Blutspende dagelassen. Bringt auch 20 Euro. Ist natürlich immer ein Angang. Musst halt nach Kiel fahren. Sprich, es wäre ganz gut, einen Anlass zu haben. Extra deswegen nach Kiel fahren, lohnt sich dann auch nicht so richtig. Ja. Und ich hatte noch irgendwas, was ich dazu erzählen wollte. Ach so, genau. Stichwort Adern finden oder Venen finden. Das war nämlich so ein bisschen, das sagte man mir mal, das sei bei mir ein bisschen problematisch, weil die wohl ziemlich tief liegen und auch mal so wegflutschen. Das habe ich dann also beim ersten Termin dort der Schwesternschülerin gesagt. Und die kriegte gleich hektische Flecken und hat ihre Kollegin gerufen mit den Worten, der Patient sagt, er hat Rollvenen. Kann da mal einer gucken? Ich sagte, ja, die sind schnell beleidigt. Man spricht da von Schmollvenen. Fand sie nicht lustig. Aber die Kollegin kam dann und genau wie du sagst, Lars, die hat einmal kurz geguckt, gefühlt. Sagte, ach, das ist doch kein Problem. Zack, war die Nadel drin. Also es ging ratzefatze, wenn man halt weiß, wie es geht. So, viel zu lang erzählt. Viel zu wenig gesagt. Macht weiter so, Jungs. Ich höre mal den Rest der Folge. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Jörn, schönen Dank für deinen Kommentar. Ja, das geht runter wie Öl. Ja. Und auch schön, dass er so eine Tour, die er so anscheinend beim Nordic Walking gemacht hat, dann gleich nutzt, um so einen Audiokommentar aufzunehmen. Das war also danke dafür. So eine richtige Atmo-Audiokommentar, ne? Mir fiel das ein so ein bisschen, ich höre ab und zu im Radio immer diese Meldung hier, es befinden sich Personen auf der Autobahn irgendwie, wo ich mir bedenke, was für Leute laufen auf der Autobahn. Jetzt wissen wir es. Ich glaube, das kann sein, dass das Jörn ist. Der rennt auf die Autobahn und nimmt Kommentare auf. Ah, das war dann quasi Schar in Gefahr, wieder einer dieser das Folgen. Das war eine der Folgen Schar in Gefahr, genau. Mhm. Wahrscheinlich rennt er so an der Mittelleitplanke lang, weil die Autos hört sich an, als wenn die von beiden Seiten kamen. Ne? So. Ja. Aber also jetzt kann ich zumindest mal sagen, also so unter uns, Marco, nur mal unter uns beiden jetzt. Ist auch ein kleiner Insider, aber eigentlich mag ich Wildkirsche ganz gerne. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Okay. Ja. Was hat er uns erzählt? Ja. Auch Blutspender. Kiel kann man Blut spenden. Auch 20 Euro. Ja, eigentlich alles immer zusammengefasst, ne? Ja, auch schön, dass es bei euch auf dem Land auch so eine Möglichkeit gibt. Bei uns auf dem Land, jetzt hör mal auf hier, ja. Kiel ist hier die Landeshauptstadt, Kollege. Ja. Ich glaube, das wird Zeit, dass du wirklich mal hier irgendwie in unsere Nähe kommst, damit du mal siehst, wie wir hier eigentlich leben. Ja, du kommst mir so vor, als wenn du denkst, wir leben hier in unserem, was weiß ich hier, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, ich war schon ganz oft da, ich bin schon ganz oft die A7 hochgefahren. Okay. Aber das war auch okay. Nein, ich bin sehr gerne in ländlichen Gebieten unterwegs und auch sehr gerne an der Küste. Wobei, ne, eigentlich bin ich eher so der Waldtyp, aber Küste ist auch toll. Du bist eher so der Waldtyp, ja, das glaube ich auch. Der Waldschrat. Ja, aber Küste ist toll, Berge sind toll, Wald ist toll, eigentlich ist alles toll. Stimmt. Ne? Hauptsache, man kann ein bisschen draußen sein, ne? Genau. Gut, kommen wir zur Hauptstadt zurück. Ja, zurück zur Hauptstadt. Wir haben uns ja schon das ein oder andere Mal unterhalten über Gefängnisausbrecher. Da gab es ja in den letzten Wochen einiges drüber zu erzählen in oder aus den Berliner Gefängnissen. Ich unterbreche dich ja ungern, ne? Das glaube ich nicht. Aber wollten wir nicht erstmal hier von deinem Smile Amazon erzählen, weil das zum Thema Spaß mit DKMS und. Ja, da war es wieder. Nicht vom Skript abweichen. Und ich mit meinem Wattestäbchen und. Ich meine, wir sitzen hier stundenlang, sortieren unser Skript da drauf und runter und du machst einfach hier querbeet. Das ist ein anderer Podcast. Spontanität lasse ich jetzt mal das Thema. Hier sind wir bei der Grauzone. Ach, das war das. Ja. Ja, erzähl. Ich habe sowieso viel zu viel Redezeit in den letzten Folgen gehabt. Ja. Ich bin dafür, deine Tonspur muss ich auch mal ein bisschen füllen. Okay. Also ich habe mich bei der DKMS Knochenmarkspende da angemeldet. Habe mittlerweile meine Wattestäbchen geschickt bekommen. Habe da auch meinen Abstrich gemacht. Da waren 3 so eine Wattestäbchen bei. Und das ist einfach echt easy. Die macht man einfach so an der Mundschleimhaut, an den Wangeninnenseite soll man das machen. Ein bisschen an den Kiefern oben und unten abstreifen irgendwie. Da wird da wohl irgend so ein Schleim oder was setzt sich da nieder auf diesen Stäbchen. Das soll man eine Minute lang machen pro Stäbchen, also in 3 Minuten. Das Ganze kommt in so einen komischen Umschlag. Da ist extra so ein Fach, wo diese 3 Wattestäbchen reinkommen. Rückumschlag, alles ist dabei. Nochmal eine Erklärung, was man macht, wie das abläuft. Wie das auch abläuft, wenn ein Partner gefunden wird. Jörn hatte das ja erzählt, da gerade, dass er schon mal in so einem Recall war, wo einer zu ihm passte. Und ja, da steht dann nochmal beschrieben, dass es dann halt dieses normale Plasmaspenden halt gibt und dass es dann nachher halt aus dem Beckenkamm oder irgendwie sowas, glaube ich, das ist ein bisschen komplizierter und der Vollnarkose, so wird das da sogar rausgenommen irgendwie. Und das war dann nochmal alles so ein bisschen beschrieben. Ja. Und dann konnte man das Ganze in so einen Rückumschlag halt packen, oben auf der Ecke stand drauf, dass man es bitte frankieren möchte oder kann, wenn man möchte, muss man aber nicht. Da war ich dann noch so großzügig, ich habe noch eine Briefmarke gesponsert, da bin ich ja gar nicht so. Ich habe das Ganze abgeschickt und habe jetzt binnen einer Woche irgendwie eine E-Mail bekommen, dass das angekommen ist, das Ganze. Und die Wattestäbchen jetzt ins Labor gehen, zur Auswertung irgendwie. Und wenn die Auswertung durch ist, dann bekomme ich meinen Organspender hier, meinen Knochenmarkspender, DKMS-Ausweis zugeschickt, wo drauf steht irgendwie, ich bin Lebensretter oder irgendwie sowas, hatte ich gelesen. Ja, siehste, ein Schritt weiter zum guten Mensch, oder? Ich hoffe, du bemerkst, dass ich dich jetzt nicht unterbrochen habe. Ich habe dich ausreden lassen. aber ich bin ja zumindest in diesem Podcast auch die bessere Hälfte, hatten wir schon mal festgestellt. Mhm. Da wird jetzt gerade bei deiner Beschreibung der Spende, der Stammzellenspende, wieder der Sven mit W, ja, mit W, zusammengezuckt sein, weil der hat uns ja da versucht aufzuklären. Ich glaube, ich habe das vertwittert, dass es halt die Knochenmarkentnahme auch ist, so wie du es gerade beschrieben hast, aus dem Beckenkamm. Das ist eine der beiden Varianten. Ne? Die andere, hat er natürlich vollkommen recht gehabt, ist, dass der Spender ein Medikament bekommt vor der Spende, damit die Stammzellen ins Blut, also aus dem Knochenmark, oder man spendet halt kein Knochenmark an sich, sondern nur die Stammzellen aus dem Knochenmark. Und bei dieser Variante nimmt man halt ein Medikament, damit die Stammzellen aus dem Knochenmark in das Blut übergehen und dann in mindestens einmal, wahrscheinlicher ist wohl, wenn ich das so richtig gelesen habe, mehrere Male, dann Blut entnommen wird. Und ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, ähnlich wie die Plasmaspende über so ein Gerät, was dann die Stammzellen trennt vom Blut, man die Reste wieder, die guten Reste wieder zurückbekommt. Ja, also das Ganze ist dann weniger invasiv, also nicht mit Vollnarkose etc., wie es beim Beckenkamm wäre, sondern über eine mehr oder weniger normale Blutspende, und da wird dann werden dann die Stammzellen entnommen. Ja, das beim Beckenkamm liest sich nicht ganz so angenehm, aber auf der anderen Seite, wenn ich damit jemanden das Leben retten kann, soll es auch das wert sein, ne? Wo man natürlich auch eigenes Risiko eingeht, ne? Mit Vollnarkose und 3 Tage Krankenhausaufenthalt und. Aber das wird ja alles von der DKMS bezahlt, das stand in diesem Schreiben, ne? Wenn das jetzt tatsächlich so sein sollte, dass ich da so einen Beckenkamm-Spende machen muss, die übernehmen meinen Verdienstausfall, also alles übernehmen die irgendwie, ne? Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Also man hat keine Nachteile dadurch eigentlich. Also ja, das soll wahrscheinlich auch diese eigene Hürde quasi ganz niedrig setzen. Also ich meine, die eigene Gesundheit ist ja eigentlich Hürde genug. Und da, glaube ich, müsste man auch jeden wirklich verstehen, der sagt, nee, das möchte ich nicht, mich diesem Risiko aussetzen. Auch das ist natürlich aus meiner Sicht völlig okay. Es ist halt doch kein kleiner Eingriff. So eine Vollnarkose birgt immer, egal wie lang sie ist, immer Gefahren. Aber klar, mit dem Hintergrund, dass man sagt, damit rettet man ein Leben. Ja, also ich denke mal, wenn man sich zur Typisierung entscheidet oder für die Typisierung entscheidet, dann hat man sich damit auch so weit beschäftigt, dass man dann auch dieses Risiko eingehen möchte. Und das kann ja auch einen selber treffen. Es kann unsere Kinder treffen, es kann die Frau treffen, es kann den selber treffen und da möchte man ja genau. auch, dass andere Leute helfen, ja. wenn da ein passender Spender gefunden wird und ja. Ja, unter diesem Gesichtspunkt kann man sich dann auch selber dafür melden. Ja. Ich habe es ja nun auch getan. Vielleicht kann der ein oder andere das auch noch nachmachen, der es noch nicht gemacht hat. Wie gesagt, bis jetzt alles nicht schlimm, alles schick. Und das nächste Thema, mit dem ich jetzt auseinandersetzen werde, sind die Organspende, um noch einen weiteren Schritt zum guten Menschen zu machen. Ne? Der Grauzone-Podcast macht noch was aus mir, oder? Ja, langsam. In langsamen Schritten ist ja nicht ganz so einfach, aber wir haben noch ein paar Folgen. Zu einem vernünftigen Stück für Stück. Ja, ne? ja. Gut, so, ich arbeite dran. Will ich dich nicht unterbrechen. Du warst wieder in der Hauptstadt, du warst irgendwie schon wieder bei Gefangenen. Nee, ich möchte dann jetzt auch nach deinem Skript hier bitte weitermachen. Und jetzt käme erstmal noch, wir beim Gutmenschentum sind, das Unterstützen von Organisationen. Also ich bin also nicht nur bei der DKMS typisiert, und du ja jetzt auch, sondern man hat auch die Möglichkeit, wenn ich von mir ausgehe, ich kaufe sehr viel bei Amazon. Da kann man ja einmal die Möglichkeit nutzen, die üblichen Links, die so jeder Podcaster so von sich gibt, und den Podcaster damit irgendwie einen kleinen Prozentsatz dran zu beteiligen an seinen Einkäufen, ohne dass man mehr bezahlt. Oder aber man gibt ein bei Amazon smile.amazon.de, ne? Smile wie das englische Wort für Lächeln, und hat dann die Möglichkeit, eine Organisation seiner Wahl dort auszuwählen und diese dann mit 3% des Einkaufswertes zu unterstützen. Und da habe ich die DKMS ausgewählt, um einfach mit jedem Einkauf bei Amazon, meistens viel zu viel, was ich da einkaufe, von daher unterstütze ich die damit wahrscheinlich schon ganz vernünftig. Und so, ohne dass man es im Endeffekt merkt, ohne dass es im Portemonnaie spürbar ist, unterstützt man damit eine Organisation. Da kann sich theoretisch sogar jeder gemeinnützige Sportverein kann sich da selber anmelden in diesem Programm. Oder was weiß ich, also jeder gemeinnützige Verein kann sich dort anmelden und kann da dran teilnehmen und kann dann halt an seine Mitglieder diesen Link weitergeben und damit unterstützt werden. Das ist auch eine feine Sache eigentlich, ne? Ja, das ist halt so einfach nebenbei, ne? Das, wie gesagt, kostet nichts. Gut, Amazon wird davon jetzt auch keinen Nachteil haben. Was weiß ich, ich stelle mir da vor, dass die das Ganze steuerlich absetzen entsprechend. Aber gut, sollen sie auch. Ich meine, wenn sie damit helfen, ist ja auch in Ordnung. Ja. Und so ist das eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Du bestellst ja viel bei Amazon, sagst du, ne? Ich eigentlich auch relativ viel. Viel zu viel. Ja. Also das hat sich wirklich so eingebürgert. Also selbst wenn man hier ich hier in der großen Stadt die Möglichkeit habe, eigentlich an jeder Ecke alles zu kriegen. Aber wenn einem doch mal was einfällt, weiß ich so abends, das brauche ich noch. Und gerade mit Amazon Prime, teilweise ja sogar die taggleiche Lieferung. Das ist schon eine sehr bequeme Sache. Ja, das ist bei uns hier aber tatsächlich anders. Da muss ich dir sogar beipflichten. So, wenn man beim regionalen Händler hier bei uns teilweise Sachen holen will, du musst ja wirklich schon überlegen, wo fahre ich hin, in welches Geschäft und dann kommst du da an und dann haben die das nicht und du wirst ins nächste Geschäft weitergeschickt und so weiter. Das habe ich hier schon öfter mal gehabt, wo ich dachte, weißt du was, dann bestelle ich den Kram, ne, weil hast halt hier nicht so die Auswahl. Ich sag mal, seitdem Karstadt damals diese Rendsburg verlassen hat, hast du auch dieses Kaufhaus weg, wo du eigentlich alles so in der Regel gekriegt hast. Und ja. Ja, ich spare mir jetzt den Kommentar zu ländlichen Gebieten. Ja. Du hast letztens hast du dir die Mockduck hast du dir auch bei Amazon bestellt, ne? Diese vegetarische Ente aus der Dose, ne? Das stimmt und inzwischen auch schon mal zubereitet. Naja, es war mal was anderes. Also das ist ja echt ein fieses Zeug irgendwie, ne? Was also geht, das werden wir euch mal mit verlinken. Also fieses Zeug insofern, das war lecker, es war okay. Aber die bilden ja nicht nur diese dieses Fleisch nach, dieses Entenfleisch, sondern auch diese Entenhaut. Ja. Das sieht ja echt aus wie zerschnittene Entenbrust. Ja. Und das ist dann so eine Sache, irgendwie gefährlich. Schön so ein bisschen Krosch anbrät, so. Schon ganz lecker. Ja. Also, es war mal okay. Das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie jede Woche jetzt essen machen müsste. Bringt ein bisschen Abwechslung auf den vegetarischen Speiseplan, aber. Ja. daran mangelt es eigentlich auch nicht bei uns an der Abwechslung. Oder beim Stichwort Fleischersatzsachen, ne? Ja, die bösen Fleischersatzsachen. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Grauzonenfolge, der Fleischersatz. Mhm. Könnten wir eigentlich mal gleich ins Skript schreiben, ne? Da gibt es bestimmt auch Kommentare dazu. Bestimmt. Ja, gut. So viel dazu. Haben wir das auch durch? Dann sind wir jetzt aber wirklich bei den, bei deinen Ausbrechern, ne? Naja, eigentlich, wenn wir beim Thema Hausmeisterei sind und uns an die Reihenfolge deines Skripts halten, dann kommt jetzt noch kurz das Mini-Podcaster-Treffen, was ich ja hatte. Ja. Ich war auf der Grünen Woche. Aber ich war nicht nur einfach so auf der Grünen Woche, ich war als Fachbesucher auf der Grünen Woche. Mhm. Ja. Und ich habe mich schon so ein bisschen groß gefühlt. Also Fachbesucher fand ich schon. Als was warst du denn als Fachbesucher auf der Grünen Woche? Ich bin Imker, mein Lieber. Aua. Ja, und da bin ich sowas von Fachbesucher gewesen. Also gut, im Endeffekt, also dieser Größenwahn, der mich da so ein bisschen überkommen hatte, hat eigentlich nur bedeutet, ich habe 5 Euro mehr bezahlt als ein normaler Besucher und konnte dafür meine Jacke abgeben. Das war dann auch schon. Aber es stand auf meinem Ticket Fachbesucher und das war einfach schon ziemlich cool. Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt echt, die Karte kostet 5 Euro mehr und du kannst dafür kostenlos deine Jacke abgeben? Ja. Da sind doch noch so ein paar mehr Sachen bei, oder? Nee, nicht wirklich. Okay. Nee, aber sonst hätte ich halt, also ich war halt auf dem Weg zur Arbeit quasi. Ich komme an dem Messegelände Berlin vorbei oder fahre da mit der S-Bahn vorbei und habe diese Gelegenheit halt genutzt, dann da vormittags mich noch zu treffen mit anderen Podcastern, ja, mit dem Team vom berühmten Flachland-Reporter-Podcast, der Thomas und der Sascha. Und ja, das kam irgendwie ganz kurzfristig zustande. Den Thomas, den kenne ich ja schon ein bisschen länger. Das ist ja für mich immer noch der Sandmann, ne, vom Geocachen und der Frontmann der Dosenfischer, die ich da oder die wir als Familie sehr gerne gehört haben und auch so ziemlich viele Konzerte besucht haben. Ist ja jetzt nicht Musik für jeden, aber genau das macht es ja dann irgendwo aus. Aber immerhin hat der Podcast, der Dosenfischer, mich zum Podcasten gebracht, also. Ja, das war tatsächlich bei mir auch so, ja. Also das war zumindest der erste Podcast, den ich gehört habe. Darüber bin ich zum Thema Podcasten gekommen, ja. Ja, ich auch. Hatte erst gehört und dann, ja, irgendwann wollte man mal selber was machen. Mhm. Und dann kam Sönke nicht auf die Idee mit dem Camping Caravan Podcast, weil die Community nach Camping-Content geschrien hat. Ne? Siehst du, haben wir diese Gegenwerbung auch wieder weg. Letzte Woche beim CCP Werbung für die Grauzone gemacht und jetzt nochmal umgekehrt das Ganze. Ja. Ne? In der nächsten Folge erzählen wir euch dann ein bisschen was über Audioqualität. Aber gut. Ja, wie gesagt, also hat mich dann da der Thomas, oder es sind ja beides, ne, macht ja, ist ja nicht umsonst, sind nicht die Flachland-Reporter. Sie sind also beide Journalisten und oh, dann wäre das ja fast schon wieder eine Hörempfehlung, ne? Also hört mal bei den Flachland-Reportern rein. Das ist ja schön, wie die beiden sich da über ihre, ja, tägliche Arbeit unterhalten. Ich sage mal so grob, alle 4 Wochen veröffentlichen sie da eine Folge, nicht ganz fest, sagen wir mal, mit einem ganz festen Termin, aber so ungefähr. Und der Thomas arbeitet beim NDR, der Sascha beim RBB in Cottbus. Und so unterhalten sich halt über diese Themen, was sie da so immer erleben. Und der Thomas schrieb halt über Twitter, dass er im Rahmen einer, ich nenne es mal Journalistenreise, die Grüne Woche besucht und ob da nicht jemand Lust hat auf ein Hörertreffen. Und ja, da das von meinem Dienstplan her so gut gepasst hat, bin ich dann morgens gleich hin und ich glaube um 9 hat die Messe aufgemacht, um kurz nach 9 haben wir uns da getroffen. Stimmt gar nicht, um 10. Um 10 hat die Messe aufgemacht, kurz nach 10 haben wir uns da in der Mecklenburg, um Gottes Willen, das gibt wieder Ärger sonst, Mecklenburg-Vorpommern-Halle getroffen. Sind da ein bisschen über die Messe spaziert, haben uns schön unterhalten und uns da so ein bisschen umgeguckt, den Sascha dann noch getroffen am Stand von Antenne Brandenburg, die haben da so ein gläsernes Studio. Und ja, aber viel mehr gibt es jetzt auch gar nicht darüber zu erzählen, das war sehr schön, mal ein bisschen mit denen zu quatschen. Punkt. Ja, Punkt. War ein sehr, sehr schönes Treffen. Ja, siehst du. Ich hoffe, dass das wirklich bald mal wieder irgendwie funktioniert. Der Sascha, mit dem habe ich mich über Twitter ja schon mal so ein bisschen verständigt. Der wohnt ja auch so im südlichen Dunstkreis, wenn auch ein Stückchen weiter weg von Berlin. Das war dann, wenn ich meine 66 Seenwanderung so ein bisschen weiterführe rund um Berlin, dann er mich da auch mal begleiten würde auf einer Etappe. Ja, und so bleibt man in Kontakt. Ja, läuft doch. Ja, das war schön, dass du mit den beiden mal ein bisschen geschnackt hast da, ein bisschen die Beine vertreten auf der Messe. Warst du noch in der Schleswig-Holstein-Halle? Keine Ahnung. War ich in der Schleswig-Holstein-Halle? Ich glaube nicht, nee. Also durch Berlin sind wir durchgelaufen, das war halt so, ja, so ein paar bekannte Berliner Gastronomiefirmen, hier Florida Eis, Curry 36, also das, was so eigentlich jeder Berlin-Touri so in seinem Touristenführer lesen kann. Das war jetzt nichts Besonderes. Ja, und sonst, also wir haben auch jetzt nicht viel von der Messe gesehen, ehrlich gesagt, sondern sind da in einer Ecke immer so ein bisschen rumgeschwirrt, durch die Tierhalle durch und wie gesagt, also Berlin auf jeden Fall, Baden-Württemberg, Mecklenburg. Ja, ja, nun zählen wir 15 Bundesländer auf, nur Schleswig-Holstein nicht. Ne? Ja, ich glaube, da gab es auch gar nicht so viel zu sehen. Doch, ich glaube ja. Mein Arbeitgeber ist zum Beispiel immer da. Aha. Ja. Aber egal. Irgendwann habe ich da auch mal Bock, zu mir das anzugucken. Ist ja jedes Jahr. Hast du ja genug Vorlauf, dich mal um Termin da zu kümmern. Schön, jetzt bist du das auch nochmal losgeworden, ne? Mit dem Vorlauf. Ich bin halt nicht immer so spontan, Kollege. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja, ich bin halt, wie hast du so schön gesagt, der Lars ist heiß wie Frittenfett, habe ich irgendwie gehört. Ja, genau. Hast du an anderer Stelle irgendwo mal zum Besten? Ja, aber das ist halt einfach. Ne? Ja. Da muss ich dir recht geben, das ist so. Ja. Ich bin ja demnächst in Hamburg. Aber wir schweifen total ab, merke ich. Also haben wir schon eins von unseren Themen? Nö. Nö, nö. Wir haben schon eine halbe Stunde auf der Uhr, aber noch nicht ein Thema besprochen. Ja, aber du wolltest wissen, warum ich in Hamburg bin. Ich wollte dich das wissen. Bestimmt. Oder wolltest du das jetzt erzählen? Naja, wenn du so fragst. Ja, ich bin tatsächlich kurzfristig in Hamburg, fahre da am Freitag hin mit meiner Frau. Jemand anderes habe ich da nicht auftreiben können für. Und gehe da zu einem Konzert. Der Olli Schulz als Singer-Songwriter gibt da ein Release-Konzert. Das kam also ganz kurzfristig irgendwie per Mail, ich glaube von Eventim rein. Und dann habe ich das einfach mal schnell gebucht, zwei Karten mir gekauft, die maximale Anzahl, die man buchen konnte oder kaufen konnte, im Knust. Du hast mich inzwischen aufgeklärt, das ist da so eine kleine, feine Location, in der Nähe von so einem, wie sind die, Drittliga-Stadion oder so. Und Exerziert, wo er kann. Ne? Ich kenne mich doch im Fußball nicht aus, ich weiß es doch nicht. Das war gar nicht böse gemeint. Nein, nein. Überhaupt kein bisschen. Und ja, dann würde ich mir da Olli Schulz angucken. Da ist es halt so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht die Dosenfischer mit Olli Schulz vergleichen, aber es ist halt dieses Genre Singer-Songwriter und das mag ich halt. Mhm. Liegt nicht jedem. Und deshalb möchte ich dahin. Also ich fahre auch dahin. Ich habe von den Dosenfischern, wie gesagt, den Podcast gerne gehört, aber die Musik, naja, die Texte waren gar nicht so verkehrt teilweise, war ganz lustig, aber naja, lassen wir das, ne? Wäre ja schlimm, wenn es für jeden Geschmack wäre. Genau, wenn die Konzerte auch viel zu voll gewesen. Genau, das geht auch nicht. Und viel zu teuer, dann bezahlt man nachher auch 100 Euro jenseits für so ein Konzert. Das ist heutzutage völlig normaler Preis scheinbar irgendwie. Ja, und wenn du eher so auf Mainstream stehst, ist ja okay. Dafür muss man sich auch nicht schämen. Und du nimmst dann lieber so den Olli Schulz. Aber egal. Genau. Ja, ja, aber du jetzt gerade hier von so einem Drittliga-Fußballstadion. Ich will jetzt einfach mal einen Sprung machen im Skript. Und zwar, wir gucken aber so ein bisschen so nach Schlagzeilen so für unseren Podcast hier, was uns besonders auffällt irgendwie, wo wir denken, so das gibt's doch gar nicht oder irgendwie sowas. Und da bin ich jetzt letztens auf einen Artikel gestoßen, wo in der Überschrift, wenn er jetzt öffnen würde, steht Kneipen-Omi über Hansa-Fans in die Küche gepinkelt. Also da muss man sich wirklich mal vorstellen, da war eine Drittliga-Partie. Ich weiß nicht, ob du mir vielleicht die Brücke sogar bauen wolltest oder das ja Zufall war. Zwischen der SG Sonnenhof Großen Asbach und Hansa Rostock und das Spiel hat in Großen Asbach stattgefunden und wegen starken Schneefall wurde das Spiel kurzfristig abgesagt. Aber die Hansa Rostock-Fans, die waren schon in Großen Asbach angekommen und ja, das Spiel fiel jetzt aus. Was wollen sie machen? Haben sich eine schöne Kneipe gesucht, die Kneipe zur Uhr. sind da irgendwie rein und haben die 81-jährige Wirtin einfach mal beiseite gedrängt, nach dem Motto, Mensch, Oma, komm mal weg hier in deinem Tresen, wir machen das schon alleine. Haben sich da fleißig Bier gezapft, haben dann an den Hartstoff ausgesoffen, haben wohl in die Küche gepinkelt und die Klos verwüstet und ganz am Ende, um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben sie noch die Kasse von 300 Euro mitgenommen. Also ich meine, das ist doch wirklich super assig, oder? Das ist richtig assig. Also ja, wir sind nicht da. Unglaublich. Man soll ja nicht alle Fußballfans und auch nicht alle Hansa-Fans über einen Kamm scheren, aber das ist wirklich allerunterste Schublade. Also fällt da gar nicht ein, was man noch schlimmer machen könnte. Man hätte die Oma noch verprügeln können, aber als schlimmer. Das wäre noch die Krönung gewesen. Ja, aber sonst. Naja, was ich gut finde, dass wir jetzt irgendwie erstmal einen großen Asbach, ist wohl jetzt so eine Sammelaktion, dass man so ein bisschen sammelt, damit die Wertin zumindest ihre verlorenen Schaden wieder raus hat. Und auch die vernünftigen Hansa Rostock-Fans haben wohl irgendwie über PayPal irgendwie so ein Konto jetzt eingerichtet, wo man was spenden kann. Das Geld geht dann an die Kneipe zur Uhr, um ja, die Schäden wieder zu reparieren und wie gesagt auch den entstandenen Schaden wieder so ein bisschen auszugleichen. Also es gibt auch vernünftige Leute unter den Fußballfans und wo ich das gelesen habe, dachte ich echt so, meine Fresse, wie kann man so sein, ey. Ja, die haben weder sich selbst noch ihrem Verein irgendwie einen Gefallen getan, ne? Also ja. Ich meine, das führt doch im Endeffekt nur dazu, dass so eine, ja eigentlich viel, eine sehr kleine Gruppe einfach diesen ganzen Verein auch runterzieht oder den Ruf des Vereins runterzieht. Und das ist also, weiß ich nicht, der DFB hat ja Möglichkeiten da mit Stadionverboten zu hantieren. Das ist bei mir auf Arbeit mit Eishockey genau das Gleiche. Und ich sag mal, wenn da wirklich jemand irgendwie, weiß ich nicht, ermittelt wird, der müsste also eigentlich lebenslanges Stadionverbot kriegen. Die Frage ist, ob der DFB da überhaupt ermitteln kann. Das denke ich nämlich fast mal nicht. Weil letztendlich war das in der Kneipe. Das hat ja nur nichts mit Fußball in dem Sinne zu tun gehabt, auch wenn es Fußballfans waren, aber du hast ja dich nicht an irgendeine Stadionordnung gehalten oder irgendwie sowas, ne? Aber ist das nicht, also ich meine, das ist ja jetzt nicht wirklich viel besser als irgendwie Krawall im Stadion oder auch vorm Stadion, ne? Hm. Also was sind doch eindeutig, also in meinen Augen sind das Gefährder. Naja, gut, also ich verstehe es nicht. Das hat in meinen Augen natürlich auch nichts mit Fußball zu tun. Das ist halt dadurch, dass der Fußball, warum auch immer, in Deutschland da sehr, ja, sehr groß ist, auch die Fanszene sehr groß ist, ist es natürlich auch in den Medien entsprechend präsent. Aber weiß ich nicht, also genauso wenig wie ich Hooligans für Fußballfans halte, sind auch die irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach nur asozial. Assig, einfach assig, ja. Das. Aber ich finde das ja gut, dass da so ein paar Kampagnen jetzt laufen, dass das wieder versucht wird, gut zu stellen. Ne? Ja. Auch wenn die Wertin, und sie hat schon gesagt, wenn das nächste Mal Rostock in großen Asbach wieder spielt, an dem Tag schließt sie ihre Kneipe. Also das kann man ihr nicht übel nehmen. Das kann man ihr nicht übel nehmen, ne. Aber naja. Aber wie gesagt, nicht alle Rostocker über einen Kamm, auch wenn die Rostocker öfter mal in den Medien stehen. Aber das war echt eine glatte 6. Ne. Ich glaube, mehr gibt es auch gar nicht so zu sagen, oder? Das ist auch. Nö, eigentlich. Also, das macht einen fast sprachlos. Also, ja. Da kommt ja wirklich, also, wir sind nicht, eine Sache übertrumpft immer noch die nächste in diesem Zusammenhang. Ja. Ne? Also, dass die Wirtin 81 ist und die wird da weggeschubst und es wird verwüstet, es wird in die Küche gepinkelt und die Kasse auch noch mitgenommen. Also, nicht nur, dass sie nicht bezahlt haben, sondern auch den Rest Geld dann noch wirklich geklaut haben. Also, das ist unglaublich. Unglaublich, ja. Das ist schon keine Grauzone mehr. Das ist schon raus aus der Grauzone. Absolut, ja. Naja. So, das war jetzt die Brücke zu den Drittligisten, die wir da geschlagen haben. Und nun wollen wir aber endlich zu unseren Geflüchteten kommen, oder? Ja, zumindest noch mal kurz so das ganze Anschneiden, das Thema. Die sind ja, ich glaube, alle sind sogar noch gar nicht zurück. Ich glaube, zwei sind immer noch unterwegs. Bin ich mir gerade nicht sicher. Also das ist gefährliches Halbwissen gerade. Aber was jetzt auf jeden Fall gemacht wurde, ist dieses Loch, das dort in die Wand geflext wurde, wurde wieder verschlossen, endlich mal. Anhand dieses Fotos in der Zeitung würde ich sagen, mit einer Edelstahlplatte. Und der Zaun wurde verstärkt. Und so wie wir es eigentlich schon mal angesprochen hatten, dieser Drang nach Freiheit, der ja in Deutschland keine Straftat ist, also der reine Ausbruch, ist kein Straftatbestand, aber diese Ausgebrochenen wurden jetzt einmal verlegt in andere, ich sag mal, besser gesicherte Gefängnisse. Die sind also anscheinend aus dem offenen Vollzug weg. Und unter anderen Sicherheitsbedingungen jetzt wieder im Gefängnis. Genau, und der eine von denen hat ja noch gesagt, dass er mit dem Ausbruch so gar nichts zu tun hatte. Er hat zufällig das Loch einfach vorgefunden. Ach, na ja, dann gehe ich mal durch, mal gucken, was da ist. Ja. Klar. Ja, gut. Ja. Und kann ja keiner wissen, dass wenn man da durchgeht, das eine Flucht ist. Nö, nö. Aber er hat dann eigentlich nichts gemacht. Er hat dann keinen Sachschaden gemacht, keine Gefängnismeuterei, für was die anderen belangt werden, sondern er ist einfach durchs offene Loch rausgegangen. Der Drang nach Freiheit halt. Ne? Ja, gut. Ist dann halt so. Ist halt so, ja. Aber das wurde jetzt gegen drei Justizvollzugsbeamte wurde jetzt auch ein Disziplinarverfahren eingeleitet, ne? Weil man sich nicht so ganz vorstellen kann, tatsächlich, dass das so ganz unbemerkt, das Ganze da, was wir ja schon gleich sagten, wieso merkt das keiner, wenn man da mit einer Flexe irgendwo Löcher an die Wand schneidet da. Also ich sag mal, selbst wenn sie nicht aktiv geholfen haben sollten, haben sie vielleicht einfach stillgehalten quasi oder weggehört oder so in etwa würde ich mir das vorstellen. Ne? Also Kopfhörer in den Ohren und Podcast gehört. Das ist eine Möglichkeit. Ja. den Lupig-Podcast vielleicht sogar. Ja, genau. Von den anderen Gefangenen, also von drinnen nach drinnen. Quasi. Ja. Ja, ich warte eigentlich auf eine neue Folge von dem Subich-Podcast. Falls die Jungs uns hier auch hören, weil wir hatten ja bei Facebook so kurz ein bisschen Kontakt miteinander. Mhm. Ihr seid mal wieder dran. Ihr müsst mal wieder liefern. Wir warten. Ne? Genau, die haben sich ja sehr über unsere Hörempfehlung gefreut. Ja. Und ja, das ist ja im Endeffekt auch das Feedback. Das Kommentar abgeben war ein bisschen schwierig, ne? Weil die haben auf ihrer Internetseite zumindest keine Kommentarfunktion aktiviert. Die haben einen Hinweis auf ihrer Internetseite, dass man Postkarten schicken soll. Also man soll eigentlich, eine Postkarte nehmen und die dann dahin schicken, da ist eine Adresse bei und die, ich weiß nicht, wer das Podcast-Projekt da von denen macht, ja irgendeiner von den Angestellten dort. Und die geben dann die Postkarten weiter an diese Podcast-Gruppe, irgendwie so, wenn ich das richtig verstanden habe. Also weil online ist da wohl nicht so wirklich, dass die wieder alleine im Internet surfen oder irgendwas. Hm. Keine Ahnung. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Die werden jetzt kein Internetcafé da drin haben. Wobei ich ja gelesen habe, dass in Berlin haben sie jetzt letztes Jahr irgendwie 1300 Handys in den Gefängnissen gefunden. Ne? Also ein Handy hat da so fast jeder. Vorher wahrscheinlich besser ausgestattet als jemand draußen oder so. Also, naja. Man bringt diese wohl auch durch Körperöffnung mit ins Gefängnis. Also. Oh. Mhm. Kann man machen, ist dann halt, gut, okay. Ja, weil die Dinger werden immer größer statt kleiner. Damals wurden sie immer kleiner, als wenn sie wieder größer, ne? Wenn es Spaß macht. Naja. Schön, sind wir bei unten rumgelandet. Ja, genau. Da haben wir doch noch was. Da haben wir noch was. Ja. Ja, das Thema Schwarzfahren oder, im weitesten Sinne, hatten wir ja auch schon mal angesprochen. Genau. Erzähl mal, was hast du da? Irgendwas war in London los. Ich hatte noch so ein bisschen nach Schwarzfahren geguckt, halt irgendwie, weil wir halt festgestellt hatten, dass da in Plötzensee ja viele halt wegen Schwarzfahren halt einsitzen und so weiter. Und dann habe ich da nochmal so ein bisschen im Internet geguckt und dann mit Marv hatte ich so eine ziemlich aktuelle Schlagzeile da aus dem Januar irgendwie sogar. London, Mann bleibt mit Penis in U-Bahn-Schranke stecken. Und da sind wohl irgendwie so zwei Schranken, die nach links und rechts so wegklappen, so eine Art Türchen, die gehen dann auf, wenn man sein Ticket da reinsteckt. Und er wollte halt irgendwie oben rüber springen und ist dann irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich mir noch so ein Video gab es auch noch zu angeguckt, da konnte man nur sehen, wie er da oben drin hing und am Schrein war und irgendwelche Ordner ihn da versucht haben, da irgendwie da hochzuheben, irgendwelche Bahnangestellten da und so weiter, bis sie ihn da rausgefummelt hatten. Aber da frage ich mich, mit einer geschlossenen Jeans. Ja, wobei rausgefummelt in dem Zusammenhang jetzt hört sich anders an, als es wahrscheinlich gemeint war. Ja. Aber so mit einer geschlossenen Hose, wie kann ich da mein Penis sich in der U-Bahn-Schranke verhaken? Also das habe ich jetzt nicht so ganz, deswegen dachte ich, guck mir das Video doch mal an. Ich dachte, die gehen da so ein bisschen auf Details ein. Das war mehr so eine Fernaufnahme. Also ich sag mal, also erstmal Respekt. Also das wird wahrscheinlich nicht jedem passieren. Nee, ja? Also rein so von der Ausstattung her. Ja. Okay, ja gut. Also ja, ich kann es mir auch nur schwer vorstellen. Ich habe da auch so zumindest ein Bild gesehen von diesen Zugangsschranken. Vielleicht will ich es mir auch nur nicht so genau vorstellen. Ja. Also ich habe Schmerzen bekommen, als ich nur die Überschrift gelesen habe. Die Überschrift ist gut, oder? London, Mann bleibt mit Penis in U-Bahn-Schranke stecken. Das ist doch ein richtiger Reißer, oder? Auf jeden Fall. Oh. Naja, Siehst du, haben wir das Thema Schwarzfahren auch abgehakt. Schwarzfahren untenrum, alles wieder dabei. Alles herrlich. Wieder dabei. Ja. Herzlich willkommen in der Grauzone. Ja? Da ja. Wisst ihr Bescheid. Ja. Ja, jetzt haben wir noch hier einen noch hier mit der. Ach nee, das mit dem Zaun hatten wir ja schon erwähnt. Ne? Der neue Stahldrahtzaun und Plötzensee drum, das hatten wir schon. Genau, die haben da irgendwie neuen NATO-Draht und so. Ach, mit. Das ist so die erste Umbaumaßnahme. Ich denke mal, so ein Schnellschuss erstmal, um alles wieder ins grüne Licht zu drücken. Ne? Mhm. Aber den Bogen zum Ausbruch können wir doch nochmal bringen, weil eine Nachricht, die noch hier in der Berliner Morgenpost rumgegeistert ist, auch gut. War ganz in der Nähe vom Ruppig-Podcast sozusagen, auch in der Gegend Neuruppin. Da war also einem Herrn doch mal seine Wohnung zu klein. Und was macht man, wenn einem die Wohnung zu klein ist? Die einen ziehen um und die anderen schlagen halt einfach die Wand zur Nachbarwohnung ein. Die war leer, hat er sich gedacht, gut, nehme ich mir mal so einen Vorschlaghammer und schwupps, ist die Wohnung doppelt so groß. Hat er sich da ein Loch von 2,90 Meter, das so schön stand, in die Wand gemeißelt. Und das ist genauso Türgröße, ne? Jo. Und ja, warum nicht? Stand wohl auch schon länger leer, die Wohnung. Warum denn nicht? Wohnraum muss genutzt werden, oder? Ja. Noch woanders gibt es Wohnungsmangel. Und er dachte sich, gut, wenn die so lange leer ist, wäre ja schade drum. Ja. Und man hat es eigentlich nur gemerkt, weil irgendwie irgendeiner gemerkt hat, dass da plötzlich Licht an war in der Wohnung abends, denke ich. Ja. Ich weiß gar nicht, wie, ich habe das jetzt auch nicht weiter verfolgt, irgendwie. Was ist jetzt passiert da? Nix. Er muss wahrscheinlich aus beiden Wohnungen ausziehen jetzt oder so. Ja, da wurde jetzt nur, oder ist nicht weiter drauf eingegangen, die haben halt geschrieben, die Beamten wollen nun die Eigentümerin der leerstehenden Wohnung informieren. Ne? Weiß nicht, ob er da jetzt irgendwie rückwirkend einen Monat Miete zahlen muss oder so. Naja. Aber, ja. Der hat einfach, ich sag mal, das Sprichwort Mut zur Lücke irgendwie Mut zur Lücke, im weitesten ausgedehnt, so die Bedeutung. Ja. Ist doch auch im Endeffekt so ein bisschen Drang zur Freiheit, oder? Ja, ja. Vor allen Dingen sich vergrößern, ein bisschen mehr Freiheit, mehr Wohnraum. Wie sagte mein Opa immer, man kann ruhig dumm sein, man muss sich nur zu helfen wissen. Ne? Das, so das hat er getan. Ja, siehst du, sind wir mit unseren Schlagzeilen jetzt erstmal durch. Ne? Was haben wir sonst noch? Haben wir noch irgendwas oder... Sind wir schon so ziemlich jetzt am Ende angelangt hier mit der Grauzone Teil 3. Ja, wann wollen wir denn uns mal wieder unterhalten? Hast du denn da schon so eine Idee? Wie jetzt? Wir wollten ja schon mal vor gewisser Zeit, aber du warst ja nicht da. Ich habe dich ja nicht mehr erreichen können. Ne? Wo warst du denn? Ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Beruflich unterwegs. Ach so, in Nürnberg war ich, ja, genau. Hab da ein Seminar besucht. Wie kommst du jetzt darauf? Was verstehe das jetzt nicht? Nur mal so, das war einfach wieder spontan. Ach so, das war einfach wieder spontan. Wieder. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich davon erzähle. Ja, ich war eine Woche beruflich in Nürnberg unterwegs, habe da so bei Siemens ein Seminar besucht von Automatisierungstechnik und so weiter. Ja, war ganz cool, war viel Input und ich merke auch langsam, dass ich auch da nicht mehr der Jüngste bin, was so das Lernen angeht. Da waren so 12 Teilnehmer, viele davon so gerade ausgelernt, also junge, frische Köpfe. Mhm. Und da merkt man schon, dass die den Input so ein bisschen besser und schneller verarbeiten als man selber. Aber am Ende die Abschlussübung habe ich dann genauso hinbekommen wie die, auch ungefähr in der gleichen Zeit. Aber man merkt da doch schon, dass man ja nicht mehr ganz so aufnahmefähig ist irgendwie. Also war schon anstrengend, den ganzen Tag da wirklich sitzen und zuhören und abends immer zum Schluss das Ganze in die Praxis umzuwandeln. War schon knackig. Also ist es so, wie alle sagen, das Lernen im Alter wird schwieriger. Ist so, definitiv. Ja, und im Hotel hatten sie dann schön 3 Saunen hatten sie da, so eine finnische Sauna, eine Bio-Sauna und noch so eine, das war keine richtige Sauna, so eine Infrarotkabine, kleines Fitnesscenter, habe ich mir die Abende dann immer schön gemacht. Ich habe mir Nürnberg gar nicht angeguckt, also ich war abends echt immer nur im Hotel. Weil das war, ja, abends, das sind halt düster, Wetter war auch nicht so der Brüller. Da hab ich mir gedacht, was soll ich da jetzt abends alleine da irgendwo in Nürnberg da im Dunkeln rumrennen da irgendwie. Ja, dann habe ich halt so ein bisschen wirklich eine Wellnesswoche gemacht im Hotel so ein bisschen. Aber war ganz gut. Nach dem Sauna und Fitness ein paar Bierchen getrunken auf dem Zimmer. Eine schöne bayerische Brezel gegessen. Auch wenn Nürnberg ja noch nicht so wirklich Bayern ist, aber es gehört ja nochmal zu Bayern. Franken gibt's ja nicht in dem Sinne. Ne? Nicht als Bundesland zumindest. Ja. Ja, und den Dienstagabend habe ich mir doch noch Fußball angeguckt, hat dann noch Nürnberg gegen Jahn Regensburg gespielt, da bin ich dann tatsächlich mal ausgebrochen, der Drang nach Freiheit. bin dann ins Nürnberger Fußballstadion, ja, und war aber auch nicht so begeistert irgendwie. Erstmal ist das alleine tatsächlich so ein bisschen, man fährt so alleine mit der S-Bahn zum Fußball, rennt alleine da irgendwie in so einem Pulk Leute rum, steht alleine im Stadion, man redet mit keinem irgendwie. Ja, das Stadion. Im Pauli-Trikot? Nee. Ich war so ganz vorsichtig. Ich habe sogar auf meinem Handy, ich habe ja so ein Hintergrundbild mit St. Pauli-Wappen und sowas. Und da habe ich immer so ganz vorsichtig im Stadion auf mein Handy geguckt. Aber man weiß ja nie, was da für Leute dran sind. Die pinkeln hier in die Küche und tun das. Naja, aber dann, ja gut, in Nürnberg ist halt so ein riesen 50.000-Mann-Stadion und waren irgendwie 26.000 Besucher. Also das wirkt dann irgendwie doof, ne? Obwohl für zweite Liga 26.000 ja schon ganz anständig ist. Das stimmt wohl, ja. Aber denn 50.000 Stadion, das ist dann halt halb voll, ne? Oder halb leer, wie man will. Ja, aber ich behaupte mal, also einen viel höheren Schnitt, ich weiß ja, was hat Hertha hier? Also klar, bei den Topspielen ist ausverkauft regelmäßig, aber ich glaube so, die normalen Spiele, 30.000, ist glaube ich üblich. Aber ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, Fußball ist nicht meins, aber das ist so das, was man, oder was ich so aus der Presse aufschnappe. Also ich glaube, 30.000 ist auch normal für Hertha. Oh, das hat St. Pauli halt auch mal 29.648 ausverkauft. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich habe mir da den Abend damit mal vertrieben und das Spiel war auch eigentlich so von der Sache ganz gut. Ein schönes 2-2, was will man mehr als neutraler Zuschauer, ne? Mhm. 4 Tore gesehen. Ja. Siehst du, jetzt wäre noch was von meinem Nürnberg. Geflogen bin ich übrigens mit dem Flieger von Hamburg nach Nürnberg und zurück. Mhm. Ja, war tatsächlich günstiger als mit dem ICE. Also soll man sich wundern. Allerdings ist die Zeit auch, geht das jetzt nicht so fix, weil man hat ja doch Wartezeit. Man ich brauche erstmal von hier eine Stunde mit dem Auto zum Flughafen nach Hamburg. Dann planst du noch eine extra Stunde ein, damit falls du mal einen Stau hast oder irgendwas. Ja. Und du hast ja doch recht viel Wartezeit, ne? Ja, aber da hatte ich ein Buch mit und Podcast auf den Ohren, hatte mir zum Ziel gesetzt, alle Podcasts, die ich höre auf meiner Dienstreise auch zu kommentieren, weil ich hatte Meinung, wenn das viel zu wenig kommentiert wird eigentlich und das auch so ein kleines Dankeschön immer ist. Ein sehr schönes Vorhaben, das auch, ich sag mal, auf Twitter sehr gelobt wurde, oder in jedem Kanal. Das ist also wirklich, ja, kann man sich abgucken. Ja. Also selbst von dir kann man noch was lernen, ja. Ja, siehst du, so ist das, ne? Ja, habe ich jetzt. Wenn das nicht ein schönes Schlusswort war. Ich will dich nicht abwürgen, aber ich glaube, wir haben jetzt auch alles. Ja. Gut. Ja. Gut, tschüss. Ja, so ist das. Ja, ich von meiner Seite, ich meine, ich war vor Nürnberg schon durch. Ich bin durch. Eigentlich habe ich nichts mehr. Ja, ich wollte dir die Gelegenheit geben, auch mal ein bisschen was zu erzählen. Man muss ja mal was loswerden, ne? Ja. Ist ja auch so ein bisschen Therapie hier. Ja. Also wenn was ist, melde dich, wir drücken den Aufnahmeknopf. Und dann nehmen wir mal wieder. Du weißt, ich bin da spontan, du kannst dich jederzeit melden. Ja, ich bin nicht so spontan. Ich brauche ein Skript, ich brauche Termine, aber du lernst mich ja immer besser kennen. Ne? Ja. Ja. Was soll ich sagen? So ist das. Ja, gut, Lars, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch mehr das in die Länge ziehen, die Leute haben den nächsten Podcast im Podcatcher, die wollen weiterhören. Genau, die Bugwelle, was man so hört, wird immer höher bei den Leuten, immer weiter. Genau, deswegen würde ich sagen, ich sage, zu Ballast werden, sagen wir tschüss. Tschüss. Ciao.